Luzis Augen und mein Blick. Hörmonolog von Conny Frühauf. Wenn du in den Spiegel siehst, ist es, als ob du in Luzis Gesicht blicktest. Die Augen von Luzi, der Mund von Luzi, die Nase, das Kinn. Bis auf die Haare, die sind nicht von Luzi. Warum hat die Mutter nicht gewartet mit dem Sterben? Die 10 Minuten, bis du zurückgekommen wärst. Immer alles alleine. Und nur weil du unbedingt... Du siehst nicht aus wie deine Mutter. Du siehst nicht aus wie dein Vater. Ein Kuckucksei wahrscheinlich. Von Anfang an. Und nur weil du unbedingt auch noch schwarze Handschuhe tragen solltest. Dabei war sie immer so empfindlich. Hatte sie immer kalte Hände. Das blaue Muslinkleid hatte sie sich schon vorher eingepackt. Bloß kein Totenhemd, bloß nicht unter der Erde liegen, wie alle anderen da liegen. Warum hat sie nicht gewartet mit dem Sterben? Die 10 Minuten, bis du zurückgekommen wärst. Du siehst nicht aus wie die Tochter dieser toten Frau. Wie sie da liegt unterm Neonlicht. Das Gesicht noch warm. Abweisend. Wie sie immer abweisend gewirkt hat. Von Entspannung keine Spur. Eher noch hässlicher. Die welken Brüste fallen nach rechts und nach links. Kaum vorstellbar, dass du aus diesem Schoß gekrochen bist. Erst recht nicht, wie du da überhaupt hineingekommen bist. Du siehst nicht aus wie deine Mutter. Du siehst nicht aus wie dein Vater. Ein Kuckucksei wahrscheinlich, von Anfang an. Kaum vorstellbar, dass du als nacktes Kind aus diesem Schoß gekrochen bist. Erst recht nicht, wie du da überhaupt hineingekommen bist. Immerzu gepudert, gecremt, bestäubt. Wahrscheinlich bist du in einem sauberen weißen Kleid auf die Welt gekommen, Samt oder Seide. Wer sagt, dass es überhaupt dieser Schoß war? Keine Spur davon. Die Augen von Luzi. Tagelang in Mutters Kleiderschrank gesessen. Die halbe Kindheit hast du da drin verbracht. Hier warst du wenigstens sicher. Vor allem ungestört. Viele Meter Stoff verbargen dich vor ihrem alles verschlingenden Auge. Taftstoffe. Muslin. Und Silberfüchse, die in den Nasenlöchern kitzelten. Der Mund von Luzi. Das Kinn. Bis auf die Haare, die waren nicht von Luzi. Warum hat sie nicht gewartet mit dem Sterben? Die 10 Minuten, bis du wieder zurück gewesen wärst. Du hättest sie gefragt. Im allerletzten Moment hättest du gefragt, ob du die Tochter von Luzi oder von ihr oder von wem sonst. Eine Insel siehst du. Eine Insel, die langsam davonschwimmt. wie sie da liegt. Die Wangen noch warm. Die Augenlider halb geschlossen. Als ob sie dich beobachten wollte. Als ob sie sehen wollte, wie du da stehst an ihrem Totenbett. Der Mund. Die Schwestern haben ihr den Mund zusammengebunden, damit sie nur ja nicht mehr reden kann. Sie hätte warten können. Natürlich hätte sie warten können, aber sie hat nicht gewollt. Vielleicht wusste sie, dass du ihr Fragen stellen würdest. All die Fragen, die sie dir ein Leben lang nicht beantwortet hat. Du weißt nicht, ob du das bist, die da sitzt. In diesem Krankenhaus. Am Bett dieser toten Frau. Luftwellen strömen an ihrem toten Körper entlang. Du willst den Schalter abstellen, um dieses Geräusch zum Schweigen zu bringen. Eine Insel, siehst du. Lassen Sie den Schalter an, ruft die Schwester dir zu. Sonst fällt uns am Ende alles zusammen. Eine Insel, die langsam davonschwimmt. Dein Gesicht im Taft verborgen. 4 oder 5 bist du da. Ihre Hände umklammern deinen kleinen Kopf. Durch den Stoff riechst du den Puder zwischen ihren Beinen. Ihre Hände sind warm. Sie fahren dir zärtlich durchs Haar. Es tut mir leid, ich will es nie wieder tun. Du spulst die immer gleichen Sätze ab. Dann drückt sie dir Küsse ins Gesicht. So lange und so fest, bis es weh tut. Du siehst den Vater, wie er auf dem Bett gelegen hat. Lange war es verschwunden, dieses Bild. An einem warmen Sommernachmittag, auf 10 Spitzen bist du zu ihm hinübergeschlichen. Etwas war anders als sonst. Es dauerte einen Moment, bis du wusstest, was es war. Er lag ganz ruhig. Das war es. Er lag vollkommen ruhig. Kein Atemzug hob seine Brust. Papa. Papa. Kaum, dass du einen Ton herausbringen konntest. Da erst hast du gemerkt, dass das Gesicht verrutscht war. Die Nase war schief. Der Mund hing auf der Seite. Einfach stehen bleiben. Einfach nur stehen bleiben und warten, bis er wieder... Die Angst zu zersplittern. Die Angst, dich aufzulösen, hast du schon als kleines Kind gehabt. Dann bist du zum Vater gegangen und hast deine Hand in seine Hand geschoben. Du siehst den Vater, wie er zur Tür hereinkommt. Wie er seine Tasche in die Ecke stellt und die Arme ausbreitet. Du läufst auf ihn zu, er nimmt dich hoch, wirft dich über seine Schulter und hüpft mit dir durchs ganze Haus. Wirft dich aufs Bett und sich selbst hinterher. Ganz vorsichtig legt er seine Arme um dich. Das blaue Muslinkleid. Frisch gewaschen im Koffer, den sie vor Jahren schon gepackt hat. Darin ist auch die Adresse des Bestattungsunternehmens, dem ihr toter Körper anvertraut werden soll. Dort arbeiten ausschließlich Frauen, mit denen sie vorher schon Kontakt aufgenommen hat. Eine hat sie zum Kaffee eingeladen. Die soll sie waschen und anziehen. Genaue Anweisung wie immer. Ich lasse mich nicht von wildfremden Leuten in diesen Leichenhallen herumschieben, hat sie gesagt. Womöglich noch von einem Mann. Du drückst dein Gesicht an seinen Hals. Er riecht nach dem immer gleichen Rasierwasser. Dann hüpft er mit dir durchs ganze Haus, wirft dich aufs Bett und sich selbst hinterher. Vorsichtig legt er die Arme um dich. Vorsichtig, als wärst du aus Glas. Keine Nelken, Rosen. Nur Rosen. Gelbe Moosröschen. Wo sollst du die finden um diese Jahreszeit? Dazu weiße Taftschleifen. Das Geld dafür hat sie schon auf ein Extrasparbuch überwiesen. Alles im Koffer, der seit Jahren bereitsteht. Ganz fest hat er dich halten müssen, immer ganz fest. Damit du nicht verloren gehen konntest. Damit du nicht zersplittern konntest, dich nicht auflösen konntest. Einfach so neben ihm. Auf diese Welt bist du im weißen Spitzenkleid gekommen. Ein paar winzige Blutspritzer, sonst nichts, keine Spuren. Wie immer, keine Spuren. Die Ärzte hatten eine Glocke über dich gestülpt und zogen. Aber du bliebst, wo du warst. Sie zogen 3 Tage lang. Dann gabst du nach. Ein Dickkopf von Anfang an, so erzählt es die Mutter. Abend für Abend hast du in den Spiegel gesehen. Das waren die Augen von Luzi. Das war der Mund von Luzi. Die Nase, das Kinn. Bis auf die Haare. Die waren nicht von Luzi. Wie oft hast du von der Mutter gehört, du kommst ganz auf die Luzi. Und das war das Schlimmste für sie. Das Allerschlimmste. Dabei war dein sehnlichster Wunsch, ganz auf die Luzi zu kommen. Auf diese lachende Frau, die, als du klein warst, auf dünnen, hohen Absätzen durchs Haus klapperte und Rauchringe hervorstieß zwischen ihren rot angestrichenen Lippen. Du hast dir so lange vorgestellt, die Tochter von Luzi zu sein, dass du am Ende fest davon überzeugt warst. Warum sonst hätte deine Mutter ihre Halbschwester derart hassen sollen? Warum sonst hättest du Luzi viel ähnlicher sein sollen als deiner Mutter? Und dann war der Vater verschwunden. 1 Jahr. Oder vielleicht auch nur ein paar Monate. Du weißt es nicht mehr. Für dich war es eine Ewigkeit. 6 oder 7 warst du da. Du durftest nicht nach ihm fragen. Du durftest seinen Namen nicht mehr nennen. Hat sie wirklich nicht geahnt, wo er war? Sie muss es geahnt haben. Warum sonst hätte sie dich derart verprügelt? Das erste und einzige Mal, als sie dich erwischt hat, wie du heimlich Luzi gespielt hast. Mit rot angestrichenen Lippen und einer Zigarette aus Papier. Die Sandalen mit den dünnen Absätzen, die die Mutter in Italien gekauft hat. Sie hat das Klappern gehört. Oben im Badezimmer. Vor dem Spiegel, wo du auf- und abgeschritten bist und das Luzi-Lachen geübt hast. Schon auf der Treppe hat sie geschrien, was soll das, zieh sofort diese Schuhe aus, wo hast du die Zigarette her? Und sie hat dir die Pfennigabsätze in den Rücken gehauen und geweint hat sie dabei. Aber da bist du dir nicht ganz sicher. Es wäre das einzige Mal gewesen, dass... Und du hast nicht verstanden, warum der Vater verschwunden blieb. Warum der Vater dich allein gelassen hat mit ihr. Warum du seinen Namen nicht mehr nennen durftest. Tagelang in Mutters Kleiderschrank gesessen. Hier warst du wenigstens sicher, vor allem ungestört. Viele Meter Stoff verbargen dich vor ihrem alles verschlingenden Auge. Taftstoffe, Muslin und Silberfüchse, die in den Nasenlöchern kitzelten. Seine Hemden, seine Hosen, sein Rasierzeug, seine Schuhe, alles landete in der Sammlung für das Rote Kreuz. Aus den Fotos hat sie ihn herausgeschnitten mit der Nagelschere. Abends, wenn du im Dunkeln allein in deinem Bett gelegen hast und dein Bein oder Arm über die Bettdecke hinausragte, hast du plötzlich an ein wildes Tier gedacht. Ein Tier mit Haaren. Ein Wesen zwischen Mensch und Tier. Warum hat er nicht wenigstens dir gesagt, wo er war? Warum hat er dir nicht geschrieben, heimlich? Vielleicht ist er tot, hast du gedacht. Und dann hat die Mutter dich zum alten Onkel geschickt, der draußen, weit draußen auf dem Land seinen Frisiersalon hat. Nur ein bisschen zurechtmachen sollte er dich. Das Gesicht im Spiegel, die Zungenspitze fest zwischen die Lippen geklemmt. Und da setzte er schon die Schere an und schnitt knapp unter dem rechten Ohr entlang. Nein, nicht alles, doch nicht alles. Aber so hat es deine Mutter doch gesagt. Nein, nur zurechtmachen, nicht alles. Und da lagen die Locken, die langen. Ich hole eine Tüte, sagte der Onkel und stopfte die Locken hinein. Heb sie dir auf. Du hast sie in ihrem Schrank versteckt, unter dem französischen Hut. Irgendwann war der Vater dann wieder da. Er ging wieder zur Arbeit, so wie vorher. Er hüpfte wieder mit dir durchs Haus, so wie vorher. Aber er schlief nicht mehr neben der Mutter, so wie vorher. Das Grab hat sie schon lange im Voraus gekauft. Die Friedhofsgärtnerei ist ebenfalls im Voraus bezahlt. 10 Jahre gelbe Moosröschen zwischen Efeu Winterhart. Mit der Sängerin für die Trauerfeier hat sie schon als Kind auf der Bühne gestanden. Auch das Ave Maria ist längst bezahlt. Den Vater nicht fragen, wo er gewesen war. Die Mutter nicht fragen, wo der Vater gewesen war. Den Onkel nicht fragen, wo der Vater gewesen war. Heute fragst du dich, warum er eigentlich zurückgekommen ist. War es das Geld, das nur die Mutter hatte und nicht er? Oder hatte die Frau, von der damals angeblich niemand wusste, dass es die Luzi war, hatte die Luzi ihn zurückgeschickt? Du hast ihn nie danach fragen können. Die Angst zu zersplittern. Die Angst, dich aufzulösen. Die Schwestern haben ihr den Mund zusammengebunden. Durch ihre halb geöffneten Augen sieht sie dich an. Du gehst ans Fenster, wo sich Schneeflocken festsaugen. Sie hätte nicht geredet. Sie hätte dir keine Fragen beantwortet. Sie hat dir nie Fragen beantwortet. Durch die offene Terrassentür hast du sie stehen sehen. Den Vater mit seinem Schulfreund. Beinahe jedes Wochenende, sobald der Sommer kam, war er da. Beide ein Cognacglas in der Hand. Der Geruch ihrer Zigaretten kam bis zu dir an die Schaukel geweht. Und du hast Luzi gespielt. Da draußen unterm Kirschbaum. Heimlich. Die Zigarette aus Papier, wenn die Mutter nicht hinsah. Und Kirschstängel über den Ohren. Und du hast dir so lange eingeredet, in Wahrheit die Tochter von Luzi zu sein, dass du am Ende fest davon überzeugt warst. Am Anfang, als die Luzi noch zu euch ins Haus kam, da hat sie manchmal gelacht mit dem Vater. Und dann sahen sie sich ähnlich. Es war ein Lachen. Den Pastor hatte sie zum Tee eingeladen, weil sie nie in die Kirche ging. Er muss ja schließlich wissen, über wen er da eine Rede hält, hat sie gesagt. Dann hat sie ihm ihre Kindheit unterbreitet, ihre Jugend, ihr Alter. Und alles bei einer Kanne Tee. Abends, wenn du allein in deinem Bett gelegen hast und dein Bein oder ein Arm über die Bettdecke ins Dunkle ragte, da hast du an ein wildes Tier gedacht. Und dann war Luzi verschwunden, abgetaucht in ein anderes Leben, in eine andere Welt. Deine Tante lebt jetzt im Ausland, weit, weit weg, hat die Mutter gesagt. Und der Vater hat nichts gesagt. Aber immer wenn der Name fiel, ging etwas vor in seinem Körper. Ein wildes Tier mit Haaren. Ein Wesen zwischen Mensch und Tier. Es war nicht immer da, nicht jeden Abend, aber oft. Sie müssen nun gehen, sagt die Schwester, die Zeit ist um. Sie wird den Schalter abstellen. Die Mutter wird zusammenfallen. Sie wird die Reste aufheben und in den Keller bringen zu den anderen Toten. Luzi tauchte erst wieder auf, als der Vater krank war. Da ist er lange nicht mehr zur Arbeit gegangen. Von einer Stadt zur anderen ist er gefahren. Und als er wieder zurückkam, da war seine Mutter da. Und die Luzi. Und der Schulfreund und der Onkel. Und sie haben viel geredet. Aber immer wenn du ins Zimmer gekommen bist, haben sie aufgehört zu reden. Und wenn du dann wieder gegangen bist, haben sie weitergeredet. Leise, ganz leise. Und du hast oben in deinem Zimmer gehockt und dein Ohr auf den Boden gelegt. Wochenlang hatte die Mutter im Bett gelegen. Überall offenes Fleisch. Zwischen den Beinen ein dünner Plastikschlauch, aus dem eine gelbe Flüssigkeit tropfte. Und wie immer durftest du keine Fragen stellen. Dein Vater ist krank. Sehr krank. Aber was hat er denn, hast du gefragt? Und dann dieser Fäulnisgeruch. Sie war verfault. Von innen heraus verfault. Durch die offene Terrassentür hast du sie stehen sehen. Den Vater mit seinem Schulfreund. Beide ein Cognacglas in der Hand. Der Geruch ihrer Zigaretten kam bis zu deiner Schaukel herübergeweht. Du fährst nach Hause. Langsam. Über zugefrorene Straßen. Dicke Eisstücke legen sich auf die Windschutzscheibe. Die Wischblätter schieben sie zu einem Block zusammen, der langsam in die Höhe wächst. Keine Nelken, gelbe Moosröschen. Dazu weiße Taftschleifen. Du wunderst dich, dass sie die nicht auch schon vorher besorgt und im Koffer verstaut hat. In der Nacht siehst du dich wieder in deinem alten Kinderzimmer stehen. Büschelweise ziehst du dir das Haar vom Kopf. Und die Mutter kommt rein. Räum das weg. Wie sieht das hier aus? Und der Vater hinter ihr sieht dich an, als ob er sagen wollte, das wird schon wieder, das kriegen wir wieder hin. Und irgendwann konnte der Vater dich nicht mehr über die Schulter werfen. Du warst zu schwer oder er war zu schwach. Er hat nur noch im Bett gelegen, Tag und Nacht. Aber da war kein Fäulnisgeruch. Sie haben ihm Spritzen gegeben, erst der Arzt, dann die Mutter. Sie hat gelernt, wie man Spritzen gibt als junges Mädchen im Krieg. Und die Mutter kommt herein. Räum das weg. Wie sieht das hier aus? Und der Vater hinter ihr sieht dich an, als ob er sagen wollte, das wird schon wieder, das kriegen wir wieder hin. Und dann hat er auf dem Bett gelegen. Es war ein warmer Sommernachmittag. Als ob er schlief. Auf zehn Spitzen bist du zu ihm hinübergeschlichen. Etwas war anders. Anders als sonst. Er lag ganz ruhig. Das war es. Er lag vollkommen ruhig. Kein Atemzug hob seine Brust. Papa, Papa. Kaum, dass du einen Ton herausbringen konntest. Sag, dass die Luzi meine Mama ist. Sag, dass ich das Kind von dir und der Luzi bin. Ganz leise hast du in sein Ohr geflüstert. Aber es kam keine Antwort. Auf diese Welt bist du im weißen Spitzenkleid gekommen. Ein paar winzige Blutspritzer. Sonst nichts. Hoffentlich kommt die Mutter jetzt nicht ins Zimmer. Hoffentlich merkt die Mutter nicht, wie schief sein Gesicht ist. Du hast seinen Arm gehalten, er war noch warm. Hast deine Finger ins Fleisch gekrallt, bis es wehtat. Er muss doch aufwachen davon. Es muss doch wehtun. Er muss doch Luft holen. Es muss doch wehtun. Er muss doch... Ein wildes Tier. Ein Tier mit Haaren. Ein Wesen zwischen Mensch und Tier. Und dann ist der Onkel gekommen in seinem kleinen Auto. Er trug einen schwarzen Anzug und machte ein ernstes Gesicht. Auch die Mutter machte ein ernstes Gesicht. Komm mit, ich lade dich ein, wir gehen Eis essen, hat der Onkel gerufen. Aber das geht nicht, ich muss beim Vater bleiben, ich darf nicht weg. Komm schon, du hast doch immer so gern Eis gegessen. Sie haben dich nach draußen gezerrt und in das kleine Auto geschoben. Du darfst dir so viel Eis bestellen, wie du nur willst, hat der Onkel gesagt. Die Tüte mit den Haaren hast du in Mutters Kleiderschrank versteckt. Im Sommer zwischen den Füchsen, im Winter unter dem französischen Hut. Du hast vor dem Becher gesessen und eine Kirsche nach der anderen in den Mund geschoben. Und am Anfang hast du noch an den Vater gedacht und gar nicht an das Eis. Aber dann kam der Geschmack der Kirschen zurück und du hast dir den Mund vollgestopft damit. Und dann noch die Sahne und das Eis und der Onkel hat seinen kleinen Kaffee geschlürft und mit dem Löffel darin herumgerührt, obwohl er doch gar keinen Zucker hineingetan hat. Kein Wort habt ihr geredet, die ganze Zeit. Eine Art behaartes Tier. Halb Tier, halb Mensch. Vielleicht ist es auch gar kein Mensch. Vielleicht ist es... Aber dann kam der Geschmack der Kirschen zurück. Und du hast dir den Mund vollgestopft damit und dann noch die Sahne und das Eis. Und immer wenn es wieder da war, das Tier, dann bist du schnell zum Vater gelaufen, der vor dem Fernseher saß, und hast deine Hand in seine Hand geschoben. Und wie er die Hand gehalten hat, wieder so, als ob sie aus Glas wäre. Du musst drücken, hast du gesagt, ganz fest drücken, nicht loslassen. Wie der Vater dich über die Schulter geworfen hat. Sein Hals roch nach Zigaretten, Erde, Moos. Und dann mit dir durchs ganze Haus gehüpft, aufs Bett geworfen und sich selbst hinterher. Ganz vorsichtig hat er seine Arme um dich gelegt. Sicher haben sie die Mutter bereits in den Keller geschoben. Vielleicht waren es Männer, die sie umlegten. Dort unten im Kühlschrank. Das hatte sie nicht bedacht. Das hatte sie nicht geplant. Das war eine Lücke in ihrem... Und als der Onkel dich wieder nach Hause gefahren hat, war der Vater verschwunden. Wo ist der Vater? Wo habt ihr ihn hingebracht? Dein Vater ist jetzt im Himmel, hat der Onkel gesagt. Und dann hat die Mutter dich ins Bett geschickt und hat sich mit dem Onkel im Wohnzimmer eingeschlossen. Und sie haben geflüstert. Stundenlang geflüstert. Du weißt nicht, ob du das bist, die da am Fenster steht. Und hinaussieht in die Nacht. Zehn Spitzen die Treppe hinunter. Das Licht in der Waschküche war kaputt, der Vater hatte es reparieren wollen. Das Laken. Wohin hat die Mutter das Laken? Du hast es herausgefischt aus dem Berg schmutziger Wäsche, dann hast du die große Schere geholt aus der Küchenschublade. Das Laken roch nach Vaters Rasierwasser. Das Gesicht des Onkels im Spiegel, wie er die Schere ansetzte. Knapp unter dem rechten Ohr entlang. Nicht alles, nur zurechtmachen. Mit beiden Händen hat er die Locken eingesammelt. Du hast das ganze Laken in Stücke geschnitten und alles in den kleinen Kissenbezug gestopft. Jetzt war der Vater im Kissen und niemand würde ihn finden. Die Mutter nicht, der Onkel nicht und auch sonst niemand außer dir. Vorsichtig, als wären sie aus Glas. Heb sie dir auf, kannst dir später mal einen Zopf machen damit. Jeden Abend vor dem Einschlafen hast du das Gesicht auf das Kissen gelegt. Zigaretten, Erde, Moos. Als ob jemand deinen Körper in Stücke gerissen hätte. Und ein Bein in dieser Welt und ein Bein in einer anderen Welt. Sie hat ihn umgebracht. Keine Träne hat sie geweint, als er tot war. Also hat sie ihn umgebracht mit ihren Spritzen. Giftspritzen. Jahrelang hast du das geglaubt. Und auch später, als du längst wusstest, dass es Morphium war, hast du es immer noch geglaubt. Die Luzi hat lange am Grab gestanden. Viel länger als die Mutter. Du hast gesehen, wie sie die Hand ausgestreckt hat. Wie sie gezittert hat, die Hand. Du hast gesehen, wie Tränen aus ihrem schwarzen Schleier gefallen und auf ihren Schuhen zerflossen sind. Wochenlang hatte die Mutter im Krankenhaus gelegen. Überall offenes Fleisch, das auf Luftströme gebettet war. Und dann dieser Fäulnisgeruch. Sie war von innen heraus verfault. Das alte Spiel, das du als kleines Mädchen im Kleiderschrank der Mutter versteckt. Und immer wieder dieselben Worte, dieselben Sätze. Leise geflüstert, immer und immer wieder. Endlose Spiralen, so lange aufgesagt, bis alles keinen Sinn mehr ergab. Bis alles in Buchstaben zerfiel. Der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot. Der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot. Die Worte so lange heruntersagen, bis sie ihren Sinn verlieren, bis sie zerfallen in Buchstaben. Das ganze Laken in Stücke geschnitten und alles in den kleinen Kissenbezug gestopft. Jetzt war der Vater im Kissen. Und niemand würde ihn finden. Die Mutter nicht, der Onkel nicht und auch sonst niemand außer dir. Nie wieder Kirschen angerührt und auch kein Eis mehr. Schon lange nicht mehr. Allein der Gedanke daran. Der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot, der Vater ist tot. Die Tüte mit den Haaren hast du in ihrem Kleiderschrank versteckt. Im Sommer zwischen den Füchsen. Im Winter unter dem französischen Hut. Ein sicheres Versteck. Auch für dich. Überall hat sie dich gesucht. Durch alle Zimmer ist sie gerannt, die Treppen hinauf und hinunter, immer wieder am Schrank vorbei, wo du dich verkrochen hattest, hinter einem Wall aus Taftstoffen, Muslinen und Silberfüchsen. Nicht einmal das Niesen hat sie gehört, von den Füchsen. So laut hat sie gebrüllt. Dieses Kind ist eine Strafe, hoffentlich bekommt sie später selber einmal ein Mädchen. Dann weiß sie, wie das ist. Immer wieder dieser Traum, wo du dir büschelweise das Haar vom Kopf ziehst. Und die Mutter? Die Mutter ins Zimmer kommt? Wie sieht das hier aus? Räum das weg. Und der Vater im Hintergrund, der dich ansieht, als wollte er sagen, das wird schon wieder, das kriegen wir schon wieder hin. Und irgendwann hat sie angefangen zu merken, dass die Jungen auf der Straße die Köpfe nach dir verdrehen. Immer wieder hast du in den Spiegel gesehen. Und da waren die Augen von Luzi, die dich ansahen. Ihr ganzes Ableben im Koffer verstaut. Jahrelang schon hat er im Keller gestanden, in jeder Sekunde bereit. Mit Mottenpapier gesichert, die Adresse des Bestattungsinstituts fein säuberlich notiert, mit ihrer kleinen Mädchenschrift. Auch der Name der Frau, die sie waschen und anziehen sollte. Ich lasse mich nicht von wildfremden Menschen in diesen Leichenhallen herumschieben, hat sie gesagt. Womöglich noch von einem Mann. Du erinnerst dich genau, wie er im Wohnzimmer gestanden hat, sich die Schweißperlen von der Stirn gewischt hat die Krawatte um den Hals gelockert. Die Mutter war noch nicht zu Hause. Er ging zur Anrichte, goss sich Cognac ein, wie er sich immer Cognac eingegossen hat, wenn er den Vater besucht hat im Sommer. Und er bot auch dir Cognac an. Und noch während du von der Schule erzählt hast, stand er plötzlich neben dir, die Hände auf deinen Brüsten. Wie sie da liegt im weiß ausgeschlagenen Sarg, mit wächserndem Gesicht, die Lippen trotzig aufgeworfen, schwarze Flecken unter den angestrichenen Wangen. Offenbar hat sie geglaubt, Vaters Schulfreund käme ihretwegen. Und sie hat den gehäkelten Pudel von der Anrichte geholt, in dem die Flasche mit Eierlikör versteckt war. Und sie haben getrunken zusammen. Das heißt, er hat getrunken, sie hat genippt. Und plötzlich hat sie ihre Perlenbeine übereinander geworfen. Beinahe schon kokett. Und zu dir hat sie gesagt, du hast hässliche Beine. Damit kannst du Kartoffeln stampfen, aber keinen Mann anlocken. Und plötzlich stand er neben dir. Die Hände auf deinen Brüsten. Und dann hat er dir den Weg in dieses Hotel beschrieben. Das Haarteil haben sie weggelassen, obwohl sie es extra in den Koffer gelegt hatte. Nichts als ein paar schüttere Silberfäden über die weißen Seidenkissen verteilt. Ihre welken Brüste fallen nach rechts und nach links. Wie eine Haut liegt das dünne Kleid darüber. Haben Sie ihr absichtlich keinen Büstenhalter angezogen oder hat sie ihn vergessen? Nein, sie hat ihn ganz sicher nicht vergessen. Sie hat nie vergessen, ihre Brüste am Morgen gleich nach dem Aufstehen in diese drahtigen Körbe zu sperren. Heimlich mit dem Linienbus in das kleine Hotel gefahren. Fast hätte die Mutter euch gesehen, als sie mit dem Fahrrad von der anderen Straßenseite herüberkam. Den Kopf direkt auf euch gerichtet. Zum Glück kam ein Lastwagen dazwischen. Immerzu gepudert, gecremt, bestäubt, im Tod wie im Leben. Wahrscheinlich dachte sie, falls es wirklich eine Auferstehung geben sollte, irgendwann einmal, dann bloß nicht in diesen Papierhemden herumsitzen, lieber in diesem Muslinkleid. Nach einer halben Ewigkeit kam eine alte Frau angeschlurft. Sie übergab euch zwei große Schlüssel, die mit einem abgewetzten Band zusammengebunden waren. Wie sie ihre Perlenbeine übereinander geworfen hat. Wie sie kicherte, nur weil sie glaubte, Vaters Schulfreund käme ihretwegen. 5 lange Treppen. Das Schlüsselloch an der Zimmertür war beschädigt. Mottenpulver und Staubgeruch schlug euch entgegen. Auf der Fensterbank lagen tote Fliegen. Die Mutter hat lange nichts gemerkt. Nicht einmal seine Geschenke hat sie gefunden. Das Parfum, die seidene Unterwäsche. Ohne ein Wort zu sagen, zogst du dich aus. Er berührte dein Haar mit den Fingern, legte sein Gesicht auf deinen Hals. Der gleiche Geruch, Erde und Moos. Kein Mensch in diesem Hotel außer euch. Alles still, nicht einmal die Autos. Als ob sie sich lautlos durch die Straßen schoben. Und du hast wieder Luzi gespielt. Du hast gelacht wie die Luzi. Du hast geraucht wie die Luzi. Du hast die Absätze klappern lassen. Wie die Luzi. Von einem Tag auf den anderen zur Frau geworden. Es war an deinem 16. Geburtstag. Ein Donnerstag. Wie immer bist du ins Hotel gefahren. Jetzt mache ich dich zur Frau, hat er dir gesagt, als er dich abholte von der Haltestelle. Die Mutter hat lange nichts gemerkt. Nicht einmal seine Geschenke hat sie gefunden, die sich häuften in deinen Schränken, unter dem Bett. Jeden Donnerstag bist du in dieses Hotel. Immer dasselbe Zimmer, das beschädigte Schlüsselloch, der ewige Mottengeruch. Und du hast dir die Lippen angestrichen, wie die Luzi. Und du hast gelacht, wie die Luzi. Du hast geraucht, wie die Luzi. Und beim Rausgehen, da hast du die Absätze klappern lassen. Das also war es, was die Mutter dir vorenthalten wollte, hast du gedacht. Ob sie jemals so mit einem Mann zusammengelegen hatte? Ob sie jemals mit dem Vater? Er berührte dein Haar mit den Fingern. legte sein Gesicht auf deinen Hals. Und dann kam der Onkel eines Tages. Der Vater war schon lange tot. Sie schlossen sich unten ins Wohnzimmer ein und flüsterten. Aber dann hast du die Mutter schreien hören. Die Luzi, wieso die Luzi? Und als sie die Tür aufschlossen und wieder herauskamen, da hat der Onkel nur zu dir gesagt, die Luzi ist tot. Aber du wusstest, dass das nicht der Grund gewesen sein konnte, warum die Mutter so geschrien hatte. Die Luzi ist tot. Die Luzi ist tot. Die Luzi ist tot. Überall hat sie herumtelefoniert. Bei Friedhofsämtern, Standesämtern, Einwohnermeldeämtern. Das hast du schnell herausgefunden. Auch wenn sie jedes Mal die Stimme gesenkt hat, wenn du in die Nähe kamst. Abends beschriftete sie einen ganzen Haufen Papiere. Dabei lächelte sie. Es war ein seltsames Lächeln. Nie wieder Kirschen angerührt. Und auch kein Eis. Allein der Gedanke daran. Und dann ist die Großmutter gekommen. Seit Vaters Tod hatte sie euer Haus nicht mehr betreten. »Wo ist deine Mutter?« hat sie dich gleich an der Tür gefragt. Ihre Stimme klang seltsam streng. Die Mutter war im Garten und schnitt an den Geranien herum. Jeden Tag schnitt sie an den Geranien herum. Die Großmutter lief hinaus und schwenkte ihre kleine Handtasche. »Wo ist er? Was hast du mit ihm gemacht?« rief sie ihr schon von weitem entgegen. »Nie wieder Kirschen angerührt. Und auch kein Eis.« »Die Mutter an ihren Geranien. Was hast du mit ihm gemacht? Wo ist er?« schrie die Großmutter. »Ich weiß es nicht«, hat die Mutter geantwortet. »Ich weiß nicht, wo sie deinen Sohn verscharrt haben. Sie teilen es einem nicht mit.« Und sie hat gelacht. Ein irres Lachen. »Du bist verrückt«, hat die Großmutter gerufen. »Du bist schon immer verrückt gewesen. Hast es nicht ertragen, die Sache mit der Luzi.« Am nächsten Tag bist du nicht zur Arbeit gegangen. Du bist zum Friedhof. Am Eingang befiel dich diese Angst. Nur nicht verlaufen zwischen all den Gräbern. Aber du hast es auf Anhieb gefunden. Ein tiefes Loch klaffte da, wo Vaters Grab gewesen war. Du bist verrückt, hat die Großmutter gerufen. Du bist schon immer verrückt gewesen. Du hast es nicht ertragen, die Sache mit der Luzi. Und gerade als du losstürmen wolltest, um die Mutter zu fragen, was sie mit dem Vater gemacht hat, fiel dein Blick auf das Grab neben dem Loch. Ein Haufen Blumen und Kränze. Ein frisches Grab, hast du gedacht. Und dein Blick fiel auf das kleine Holzkreuz zwischen den Blumen. Und da stand ihr Name. Luzi Österreicher. Du hast die Mutter angeschrien. Wo ist der Vater? Was hast du gemacht mit ihm? Warum hast du ihn ausbutteln lassen? Warum lässt du ihn nicht in Frieden neben der Luzi, so wie sie es gewollt haben? Sie hat gelacht. Sie hat gelacht, wieder dieses irre Lachen. Er ist in der Gebeinekiste, hat sie gesagt. In der Gebeinekiste auf dem Anonymfeld. Du bist in dein Zimmer gerannt und hast dich eingeschlossen. Du hast das Kissen aufgemacht und dein Gesicht in die Lakenschnipsel gelegt. Es roch nicht mehr sehr stark. In der Gebeinekiste. Du hörst noch heute dieses Lachen. In der Gebeinekiste auf dem Anonymfeld. Und erst als du Vaters Schulfreund gefragt hast, der schon seit Jahren dein Geliebter war, da hast du gehört, was du lange schon wusstest. Dass der Vater bei der Luzi war, dass die Luzi seine große Liebe war. Und dass der Vater es nicht ausgehalten hat ohne seine Tochter. Und dass es nicht gut gegangen ist mit der Luzi. Und dass er... Wie sie da liegt, mit wächserndem Gesicht, die Lippen trotzig aufgeworfen, schwarze Flecken unter den angestrichenen Wangen. Das Haarteil haben sie weggelassen, obwohl sie es extra in den Koffer gelegt hatte. Nichts als ein paar schüttere Silberfäden über die weißen Seidenkissen verteilt. Ihre welken Brüste fallen nach rechts und nach links. Kaum vorstellbar, dass je ein Mann diese Brüste aus ihren Drahtgehegen befreit hat. Die immer gleichen Treppen hinauf über den welken Läufer. Der Geruch von Mottenpulver und Staub. Die Kleider über dem Eisenstuhl. Einfach nur dagelegen. Ohne viele Worte. Fast hätte die Mutter euch gesehen, wie sie die Straße heruntergeradelt kam mit wehenden Mantelschößen. Zwei Pinguinflügel. Den Kopf direkt auf euch gerichtet. Wenn der Lastwagen sich nicht dazwischen geschoben hätte. Der Rauch der Zigaretten wanderte im Zimmer herum. Zu den Rosen, die an den Wänden blühten. Zur Decke, von der sich die Tapete abschälte. Zur Schafhirte, die sich lautlos blökend hinter der Glasscheibe drängte. Hat sie gewusst, dass du in ihrem offenen Sarg sitzen würdest? Hat sie deshalb diesen trotzigen Mund? Hat sie das auch vorausgeplant? Einfach nur auf dem Bett gelegen. Ohne viele Worte. Der Rauch eurer Zigaretten stieg langsam zur Zimmerdecke. Immer wieder hast du gesagt, also die Luzi, also die Luzi. Als ob du es nicht immer gewusst hättest. Und du siehst in den Spiegel und ihre Augen sehen dich an. Die Augen von Luzi. Und wenn ein Mann dich abgeholt hat und du erst im Morgengrauen nach Hause gekommen bist, wenn überhaupt, dann kam wieder dieser Satz. Du kommst ganz auf die Luzi. Ich will meinen Spaß haben, hast du ihr geantwortet. Wozu hat man so ein Geschlechtsteil? Doch nicht dafür, dass es ein Leben lang brach liegt, wie ein vergessenes Stück Weideland? Du bist nicht mehr jeden Donnerstag in das Hotel gefahren. Nur selten noch. Du hast andere Männer gehabt. Von mir hast du das nicht, hat sie dir ins Gesicht geschrien. Das weiß ich, hast du geantwortet. Das weiß ich. Da war wieder diese Angst. Das Kleid wie eine Haut über das offene Fleisch geworfen. Wahrscheinlich werden die Würmer es bald aufgefressen haben. Wie oft hast du dich gefragt, wo du eigentlich bist? Ob in deinen Einbildungen oder in deiner Angst? Und dann hat sie das Kissen gewaschen. Sie hat es einfach gewaschen, ohne ein Wort zu sagen. Am Abend, als du dein Gesicht in die Lakenschnipsel legen wolltest, da waren sie fort. Irgendein Federkissen hat sie hineingestopft. Du hast lange überlegt, ob du sie danach fragen sollst oder nicht. Aber dann hättest du dein Geheimnis preisgeben müssen. Wahrscheinlich wusste sie es ohnehin. Denn du hast keine Spur mehr gefunden von Vaters Laken. Dein Gesicht im Taft verborgen. Vier oder fünf warst du da. Ihre Hände um deinen Kopf geklammert. Durch den Stoff den Puder zwischen ihren Beinen gerochen. Ihre warmen Hände fuhren dir zärtlich durchs Haar. Es tut mir leid, ich will es nie wieder tun. Die immer gleichen Sätze solltest du abspulen, ohne zu wissen, warum, ohne den Grund zu spüren. Einfach nur, weil sie es so wollte. Wenn du so warst, wie sie wollte, dann hat sie dir ihre feuchten Küsse ins Gesicht gedrückt. Du rufst das Bestattungsunternehmen an. Du rufst das Friedhofsamt an. Du hörst das Lachen der Mutter, als sie sich den Hörer ans Ohr hielt. So wie du jetzt. Es wird keine Rosen geben, hörst du dich sagen. Keine Moosröschen, kein Efeu. Sie hat es sich anders überlegt. Sie will ins Anonymfeld. Sie hatte keine Zeit mehr, es ihnen mitzuteilen. Du hast sie gehasst. diese Küsse. Auf Zehenspitzen bist du zu ihm hinübergeschlichen. Papa, Papa. Kaum, dass du einen Ton herausbringen konntest. Sag, dass ich das Kind von dir und der Luzi bin. Nein, hast du der Friedhofsverwaltung gesagt. Nein, hast du dem Notar gesagt. Es gibt keine weiteren Angehörigen. Sie hatte sich eben anders überlegt, kurz vor ihrem Tod, konnte es nicht mehr mitteilen. Und jetzt ist sie tot. Jetzt kann sie nicht mehr gefragt werden. Damit hat sie nicht gerechnet. Das hat sie sich nicht träumen lassen. Keine Rosen, kein Efeu, nur Gras. Jedenfalls Seite an Seite mit all den unbekannten Papierhemdenträgern, da, wo sie nie hin wollte. Vielleicht sogar in die Nähe von Vaters Gebeinekiste. Auf Zehenspitzen die Kellertreppe hinunter. Das Licht in der Waschküche war kaputt, der Vater hatte es reparieren wollen. Du hast das Laken herausgefischt aus dem Berg schmutziger Wäsche. Du stellst dir vor, wie sie über den Friedhof wandelt. Unsichtbar. Mit einem fetzen Kleid von Würmern zerfressen. Wie sie vor ihrem Erdloch steht. Seite an Seite mit all den unbekannten Papierhemdenträgern. Wie sie laut aufschreit vor Wut. Du hast das Laken in Stücke geschnitten und alles in den kleinen Kissenbezug gestopft. Und wenn es eine Auferstehung geben würde, dann säße sie gecremt, gepudert und bestäubt in ihrem wurmzerfressenen Kleid herum. Jeden Abend vor dem Einschlafen hast du das Gesicht auf das Kissen gelegt. Unter einem Stück Wiese verscharrt. Du stellst dir vor, wie sie aufschreit. Laut aufschreit vor Wut. Du gehst über den Friedhof. Du wirfst einen Blick auf die Wiesen hinter den Gräbern. Du siehst ein paar Männer mit Baggern und Schubkarren. Wahrscheinlich ist die Mutter längst unter der Erde. Du gehst zu Luzi. Ein kleines Schild sagt dir, dass die Friedhofsgärtnerei deinen Auftrag ausgeführt hat. Gelbe Moosröschen zwischen Efeu, winterhart. Auf 10 Jahre im Voraus bezahlt. Das Geld war ja längst überwiesen. Noch einmal fährst du in das Hotel. Ihr lauft durch die schattige Seitenstraße wie Vater und Tochter. Du bittest ihn auf die Hotelterrasse. Die Alte kommt angeschlürft, bringt euch Cognac in trüben Gläsern. Du hörst dich sagen, dass du nicht mehr kommst. Dass du fortgehst in eine andere Stadt. Vielleicht in ein anderes Land. Und du gehst noch einmal in Mutters Haus, nimmst die Tüte mit den Locken aus dem Schrank. Sonst nimmst du nichts. Du gehst in den Garten unter den Kirschbaum, dort, wo die Schaukel hing. Und du sammelst die Kirschen ein, die auf der Wiese liegen, hängst dir die Stängel über die Ohren, schiebst dir eine Kirsche nach der anderen in den Mund. Und langsam kommt der Geschmack der Kirschen zurück. Du siehst nach der offenen Terrassentür. Da ist niemand. Niemand außer dir. Luzis Augen und mein Blick. Hörmonolog von Conny Frühauf mit Iste Hausmann. Ton Andrea Mamitsch. Schnitt Gabi Kemper. Regieassistenz Anja Köhmstedt. Regie Corinne Frottier. Produktion Südwestrundfunk 2001. Dramaturgie Ursula Ruppel.